Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 2. 142 an Goethe. Jena, den 22. Januar 1796. Hier eine kleine Lieferung von Epigrammen. Was Ihnen darunter nicht gefällt, lassen Sie nur gar nicht abschreiben. Es geht mit diesen kleinen Späßen doch nicht so rasch, als man glauben sollte, da man keine Suite von Gedanken und Gefühlen dazu benutzen kann, wie bei einer längeren Arbeit. Sie wollen sich Ihr ursprüngliches Recht als glückliche Einfälle nicht nehmen lassen. Ich zweifle deswegen, ob ich bei meinem Müßiggange Ihnen so weit vorkommen werde, als Sie denken, denn in die Länge geht es doch nicht. Ich muss mich zu größern Sachen entschließen und die Epigramme auf den Augenblick ankommen lassen. Doch soll kein Posttag leer sein, und so rücken wir doch in 4-5 Monaten weit genug vor. Ihre Epigramme im Almanach machen großes Glück, wie ich immer aufs Neu in Erfahrung bringe und bei Leuten, von deren Urteil man keine Schande hat. Dass der Almanach in Weimar neben den Emigrierten und den Hundsposttagen noch aufkommen kann, ist mir sehr tröstlich zu vernehmen. Darf ich Sie mit einem kleinen Auftrage belästigen? Ich wünschte 63 Ellen Tapeten von schöner grüner Farbe und 62 Ellen Einfassung, welche ich ganz Ihrem Geschmack und Ihrer Farbentheorie überlasse. Wollten Sie Herrn Gerning danach schicken und allenfalls Ordre geben, dass ich Sie in 6 bis 8 Tagen haben kann? Leben Sie recht wohl, meine Frau grüßt. S.C.H. An einen gewissen moralischen Dichter. Ja, der Mensch ist ein elender Wicht, ich weiß, doch das wollt ich eben vergessen und kam, ach, wie gereut mich's, zu dir. Jakob der Kantianer. Kantische Worte sollte der hohle Schädel nicht fassen, sieht man in hohler Nuss, doch den Kalender versteckt. Freiheit. Freiheit ist ein herrlicher Schmuck, doch steht er, wir sehen's, jeglicher Menge so schlecht als nur das Halsband dem Schwein.